Miracles, and this was a week of miracles. Wir sprechen über Wunder. Das war eine Woche der Wunder. That's been our theme. That's my theme for, in my heart, miracles. God is a miracle-working God. Wunder. Das ist mein Thema schon seit langem. Gott ist ein wunderwirkender Gott. And if God is not a wonder-working God, a miracle-working God, then why do we need him? Wenn Gott nicht ein Gott der Wunder ist, warum brauchen wir ihn dann? Then is he God? God loves to do miracles. Gott liebt es, Wunder zu tun. And we read in Galatians 3 that God does miracles in our midst. Und wir haben jetzt Galater 3 gelesen, dass Gott unter uns Wunderwerke wirkt. But miracles come in every shape and size. Aber Wunder gibt es in aller Art. In every sense of frequency and timing. Jede Form, das kann zu jeder Zeit sein. We just have to open our eyes and miracles are everywhere. Wir müssen unsere Augen öffnen und wir werden Wunder überall sehen. I sat with someone for lunch today. Mittag habe ich mit jemandem zusammengesessen. And they said, the fact that I'm here is a miracle. Er sagt nur, dass die Tatsache, dass ich hier bin, ist ein Wunder. Like nobody in my family is a Christian except me. Niemand in meiner Familie ist Christ, außer mir. Ist ein Wunder. I'm a miracle. Ich bin ein Wunder. So I want to show you a couple of miracles this week. Ich möchte euch ein paar Wunder mal zeigen diese Woche. And we got accepted into the Freikirche Bund this week. Wir sind aufgenommen worden in der Bund der Freikirchen. That is a miracle. Marcus, is that a miracle? Das ist ein Wunder. Marcus has been in the church for, I don't know, 55 years now. No. Marcus ist jetzt in der Gemeinde seit since he's been born. Marcus was born now, about 28 years, right? Yeah. So 28 Jahre. And when we were just a small group. Also eine ganz kleine Gruppe waren. So we want to show you the Georgie took a video. Der George hat ein Video gemacht. I want to show you what happened. It was such a beautiful time. Friday. Am Freitag war das. And these people are so godly. Und diese Leute sind so göttlich. So humble. There was no stress in any of the meetings. It was überhaupt kein Stress in egal welchen der Treffen. It's the Freie Christengemeinde Österreich. Das war der Bund der Freien Christengemeinde in Österreich. The Pentecostal branch of the Freikirche Association. Ist der Zweig der Pfingstgemeinden oder der Vereinigung der Pfingstgemeinden, okay. In dem Fall der Zweig Shall in Österreich. Okay. Und da möchte ich gerne mal die Vertreter der rumänischen Gemeinde St. Veit bitten, nach vorne zu kommen. Rumänische Gemeinde Heid, rumänische Gemeinde Krems. Wir freuen uns über unsere Rumänengeschwister, oder? Wir haben zwei Gemeinden vom charismatischen Zweig. Eine Gemeinde Anointing of God Ministries. Und dann haben wir die ICF Dornbirn. Wir haben vom internationalen Zweig die christliche internationale Gemeinde, CIG. Herzlich willkommen. So, kommt eine ganze Truppe da. Mit der CIG-Gemeinde gibt es ja in Wien schon länger Kontakte. Und letztes Jahr hat die CIG-Gemeinde bereits angefragt, einige Bünde auch angefragt und mal richtig durchgeschaut, zu welchem Bund passen wir am besten eigentlich dazu. Und nachdem alle 50 anderen Bünde ausgefallen sind, sind wir übrig geblieben. Ist auch schön. Und es ist gut so, ich freue mich. Diese, einfach das Prüfen, wo können wir hin, wo passen wir da hin in die Familie, weil wir ja auch ein Stück Familie sein wollen miteinander und nicht nur ein rechtliches Zusammensein, wo man sagt, okay, rechtlich können wir zusammen, aber das andere interessiert uns nicht, sondern uns geht es auch darum, wirklich Familie zu leben und miteinander Reich Gottes zu bauen, sich zu ergänzen. Und wir freuen uns wirklich, dass wir diesen Schritt halt machen dürfen. Und ich würde jetzt gerne auch die Jahreskonferenz fragen, wieder bitten, wer ist für die Aufnahme der CIG-Gemeinde Wien? Bitte eure Hände zu heben. Ja, schön. Enthaltung? Gegenstimme? Nein, also einstimmig. Herzlich willkommen hier bei uns. Die Life Church aus Lienz, die SOS-Gemeinde. Ich habe ein Wort für die CIG-Gemeinde bekommen. I have a word for you, and I feel God is saying to the youth, CIG, that God is giving you the microphone for Austria. But what you say is going to touch Austria. It's not just going to touch your church. It's not just going to touch Vienna. God is saying, I want you to open your heart for Austria. Because he's going to give you a microphone that's going to have an amplification for the whole of us. That's a miracle. Das ist ein Wunder. Yeah. And God is giving us as a church a microphone for the country. Gott gibt uns als Gemeinde ein Mikrofon für das ganze Land. It's not for a person, it's for us. Es ist nicht für eine Person, sondern es ist für uns gemeinsam. That we as a community would speak so loudly to the country. Dass wir als eine Gemeinschaft so laut hineinsprechen in dieses Land hinein. In humility. In Demut. In brokenness. In Gebrochenheit. By faith through grace. Durch Gnade. Because of his glory. Amen. Wegen seiner Herrlichkeit. It's beautiful. And God Amen. Is just opening a door. Und Gott öffnet eine Tür. I want to show you another miracle I witnessed this week. Ich möchte ein weiteres Wunder zeigen, das bezeugen kann diese Woche. Let's roll the second video. I'll explain Video. It as we go along. Und dann wird er es erklären, während wir so fortfahren. These are my friends. This is where I used to hang out. These are my friends. Ja, das sind meine quickly. Freunde, mit denen ich so immer früher zusammen war. This is a train. We used to hang out in a train. War so ein Zugwaggon, in dem wir uns aufhielten. The guy in the back was my best friend. Der Mann dort hinten ist mein bester Freund. Matt Strauss. Der Matt Strauss. I led him to the Lord 2 years after I became a Christian. Ich habe ihn zum Herrn geführt 2 Jahre nachdem ich selbst Christ wurde. He's living in Vienna now. Er lebt jetzt in Wien. And I direct a Christian school. Und er ist Direktor einer christlichen Schule. And is my friend Dennis on the left. Ist der linken Seite der Dennis, mein Freund. And I witnessed to him a number of times. Ich habe ihm einige Male Zeugnis gegeben. Unfortunately, he died in a building accident. Und glücklicherweise starb er in einem Bauunfall. Had a wife and 2 children, got crushed by a big rock. Eine Frau und 2 Kinder hinterlassen. Er wurde erschlagen von einem großen Stein oder Fels. It's my friend Jody on the left, on the right. Der Jody zur Rechten. Bass guitarist, keyboard man. Bassgitarrist, auch ein Keyboarder. Football player. Ein Footballspieler. Struggled with alcohol, was an alcoholic for years. Hat immer mit Alkohol sich abgekämpft. Was divorced. Geschieden. And in 2007, und aber in 2007 went to a church, ging in eine Gemeinde and received Jesus. Und empfing dort Jesus Christus. A miracle. Ein Wunder. He's learning to play guitar. Er lernt gerade Gitarre. This is a miracle for me. An absolute miracle. Das ist ein absolutes Wunder. He died for us. This is love. This is love. He walked that hill. He bore that cross. I've been to Hollywood. The greatest miracle we'll ever see. Das größte Wunder, was wir hier sehen können, is someone giving their life to Jesus. Ist, wenn jemand sein Leben Jesus gibt. And God coming into them. Und Gott in sein Leben einzieht. Joe was an unbeliever. Joe war ungläubig. And for years. Für Jahre. And such a miracle, 31 years later. So ein Wunder, 31 Jahre später. I talked to him last night on the phone. Gestern Abend habe ich mit ihm gesprochen. He is a brother in Christ. It's incredible. Er ist ein Bruder in Christus und ist einfach so unglaublich. Like talking to him now as a brother in Christ. Ich spreche mit ihm jetzt als Bruder in Christus. And the words he's using and the things he's talking about. Seine Worte und das, worüber er spricht. Miracles. Wunder. Some of them take longer. Einige brauchen länger. But God is the God of miracles. Aber Gott ist ein Gott der Wunder. So let's go and tonight and take a look at some verses. Schauen wir uns das einmal an. Schauen wir uns ein paar Verse an. Galatians chapter 3. Galater Kapitel 3. States it clearly. God works miracles among us. Gott wirkt Wunderwerke unter uns. Next verse. Nächster Vers. From last week, Ephesians 6, 2 and 3. Honor your father and your mother. Von letzter Woche, Epheser 6, Vers 2 und 3. Ehre deinen Vater und deine Mutter. We're going to tie this into miracles. Das werden wir jetzt zusammen verbinden mit den Wundern. Because God promises a miracle to those who would honor their father and mother. Denn Gott verspricht ein Wunder oder Wunder denen, die ihre Väter und ihre Vater und Mutter ehren. The miracle that it will go well with you. Dieses Wunder, dass dir wohlergehen wird. The miracle that you will live longer on the earth. Das Wunder, dass du länger auf der Erde lebst. Next, we see where in the Ten Commandments honor your father and mother is positioned. Wir können das sehen, wo es platziert ist, da ehre deinen Vater und deine Mutter innerhalb der 10 Gebote. It's commandment number 5. Ist genau in der Mitte, das Gebot Nummer 5. It protects us from murder, stealing, adultery, false witness, coveting. Es bewahrt uns vor Mord, vor Stehlen, vor Ehebruch, vor falschem Zeugnis, vor der Gier. First 4 commandments honor God. Die ersten 4 Gebote ehren Gott. Number 5, honor your father and mother. Und Nummer 5, ehre Vater und Mutter. And that will reflect in your lifestyle. Und das wird dann auch widerspiegeln in deinem Lebensstil. If you can't honor your mother and father for something good. Wenn deinen Vater und deine Mutter nicht für etwas Gutes ehren kannst. If your father molested you. Wenn vielleicht dein Vater dich missbraucht hat. If your mother abandoned you. Oder deine Mutter dich verlassen hat. Then honor them by forgiving them. Und dann ehre sie darin, dass du ihnen vergibst. And do something good for yourself. Und mach etwas Gutes für dich selbst. Next. Now in Matthew 15, you see how much stress Jesus puts on this. In Matthäus Kapitel 15 kannst du sehen, wie stark Jesus selbst dies dann betont. Speaking to the religious leaders, he said, God says, honor your father and your mother. Er spricht zu den religiösen Führern und sagt, Gott sagt, ehre deinen Vater und die Mutter. But he says, you neutralize this by telling people to give in the offering what should go to their parents. Ihr habt das einfach zunichte gemacht, indem ihr sagt, das, was eigentlich den Eltern zukommt, das gibt als Opfergabe. And that it's okay with God. Und dann sie sagt, naja, das passt bei Gott so. And Jesus said, it's not okay. Jesus sagt, nein, das ist nicht okay. Because I gave a commandment to honor your father and your mother. Denn ich habe das Gebot gegeben, Vater und Mutter zu ehren. And no religious leader has a right to neutralize that. Und kein religiöser Führer hat das Recht, das einfach zunichte zu machen. And Jesus is so upset. He says, these people honor me with their lips, but their hearts are far away from me. Und er regt sich voll darüber auf und sagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von their mir. Their worship is in vain. Ihre Anbetung ist nutzlos. Because they didn't honor their father and mother. Warum? Weil sie Vater und Mutter nicht geehrt Because haben. Because they neutralized the commandment. Darin haben sie einfach dieses Gebot zunichts now, gemacht. Now watch. Here's probably one of the greatest miracles I've witnessed. Hier kommt eines der größten Wunder, wovon ich Zeuge bin. We're going to tie this together with honoring God. Wir werden das jetzt alles miteinander verbinden, vor allem mit dem Punkt, Gott zu ehren. Revelations 3:8. Offenbarung Kapitel 3, Vers 8. Jesus says, I set before you an open door. Jesus sagt, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben. Do you know what a miracle an open door is from God? Wisst ihr, was für ein Wunder eine offene Tür von Gott ist? The chance of me in 1977 crossing paths with Mary was like winning the lottery 3 times in a row. Dass wir mit der Mary zusammenkommen würden, 1977, dass unsere Wege sich kreuzen würden, das war wie dreimal hintereinander die Lotterie zu gewinnen. If I could tell you the story, it was such a slight chance that we would cross. Es war einfach so ein Ding der praktischen Unmöglichkeit, dass unsere Wege sich kreuzen würden. This is how slight it was. The leader of her group. So außergewöhnlich war das, praktisch der Leiter ihrer Gruppe. And the leader of another group. Und der Leiter einer anderen Gruppe. Were in a Christian bookstore together and went down the same aisle. Waren in einem christlichen Buchladen und gingen dann den gleichen Gang lang. And they started talking. Und sie sprachen miteinander. And then one invited the one to visit their group. Und der eine lud den anderen ein, dass er praktisch in einem Kreis mit dabei sein könnte. And when they visited the group, und als sie dann diesen Kreis besuchten, I was invited to the group, wurde ich genau an diesem Tag auch eingeladen. And I met the visiting group, und dann konnte ich dann auch diese besuchende Gruppe kennenlernen. Where Mary was. Und da war die Mary. And the chances of all that happening were like winning the lottery. Und die Wahrscheinlichkeit, dass alles zusammen so passieren würde, ist wie ein Lotteriegewinn. It was a miracle. Ein Wunder. God does miracles. He opens a door. Gott macht Wunder. Er öffnet eine Tür. 4 years later we got married. 4 Jahre später haben wir geheiratet. And God did a miracle. Und Gott hat ein Wunder gemacht. Because Mary's father didn't want me to marry Mary. Denn Marys Vater wollte nicht, dass ich Mary heirate. And I said, how am I going to get past your father? Wie kann ich da deinen Vater irgendwie umgehen, umstimmen? So I sat down with her father and he said, I don't want you to marry Mary. Ich saß mit ihm zusammen und er sagte nur, ich möchte nicht, dass ihr heiratet. What, you're in Bible school, you want to be a missionary? In Bibelschule bist du, du bist Missionar werden. How are you going to support my daughter? Wie wirst du meine Tochter da finanzieren können? We argued like for 2 hours. Wir haben da debattiert, da 2 Stunden. And he was like, no. Er hat nur gesagt, nein. I was sitting there thinking, this is not going anywhere. Und ich saß da und dachte, oh, das führt nirgendwo hin. I'm going to need a miracle. Ich brauche hier ein Wunder. And then the phone rang. Und dann erklang das Telefon. And he says, excuse me. Er sagt nur, Entschuldigung bitte. He went out of the room. Er ging aus dem Raum. Comes back in. Kommt zurück. And says, okay. Und sagt, okay. How many people coming to the wedding? Wie viele Leute kommen zur Hochzeit? I said, what? He said, well, who are we going to invite? Wen werden wir einladen? I said, like, who was on the phone? Wer war da am Telefon? Do you know who it was? Wisst ihr, wer das war? It was his mother. Es war seine Mutter. Who was a prayer warrior. Die eine Gebetskriegerin war. Who had been praying for Mary for years. Die für die Mary für Jahre gebetet hat. Who never, hardly ever calls her like that. Und die eigentlich nie so in der Form angerufen hatte. It was a miracle that she called at that moment. Und es war ein Wunder, dass sie genau in diesem Moment anrief. And she just simply said, what are you doing? Und sie fragt nur, was macht er da and gerade? He said, well, this guy Robert is here, wants to marry Mary. Da dieser Mann, dieser Robert ist da, der möchte die Mary and heiraten. And she said, give them your blessing, it is God's will. Und sie sagt nur, gib ihnen deinen Segen, es ist Gottes Wille. I got my miracle. Da war mein Wunder. God is the God of miracles. He works Gott ist ein miracles. Gott der Wunder. I was on the terrace the other night working. Ich arbeite drüben auf der Terrasse. I was putting up these metal shelves and they were dirty. Ich habe da diese Metallregale aufgebaut und sie and waren I thought, dreckig. I wish somebody was here who could clean these for me so I could ich put them up. Ich wünschte, da wäre jemand hier, die das reinigen würde. Then a girl walks out. Kommt ein Mädchen vorbei. Can I help you? Kann ich dir helfen? Nah, you can't help me. Na, du kannst mir nicht wirklich helfen. Ding. Bing. You want to clean shelves? Möchtest du vielleicht Regal yeah. reinigen? Ja. I thought a miracle. God just sent her. Gott hat sie gesandt. I think if we open our eyes, we just see miracles everywhere. Wenn wir unsere Augen aufmachen, werden überall Wunder sehen. God loves to do miracles. I mean, Gott liebt es, Wunder zu tun. He just gets a thrill out of it. Das macht ihm super Spaß. Let's go a little further. Let's go a little. Where's the? Okay. Now, open doors are miracles. Geöffnete Türen sind Wunder. For schooling, for business. Für Schulen, für Geschäfte. For relationships, für Beziehungen. For opportunities of every kind. Für Gelegenheiten jeder Art. I want to be a person who honors God. Ich möchte eine Person sein, die Gott ehrt. So that God will open doors for me. Auf dass Gott Look, mir Türen öffnet. Because you have little power and have kept my word and not denied my name, I will open for you a door. Weil du kleine Kraft hast und doch mein Wort bewahrt hast und meinen Namen nicht verleugnet hast, werde ich eine öffne Tür für dich. Do you know why we're in Austria? Do you know why? Wisst ihr, warum wir in Österreich sind? Because God opened a door. Gott hat eine Tür geöffnet. What would it be like if there was no door? Ja, das wenn da keine Tür wäre. If there was no door in this place, everything was just walls. Stell dir vor, es wären nur Wände, keine Türen. God opens a door. Gott öffnet Türen. The miracle of a door. Dieses Wunder einer geöffneten Tür. That if there was no door, you would not have access into that future. Wenn es da keine Tür gäbe, dann hättest du keine Möglichkeit, da in diese Zukunft hineinzuschreiten. 1 Samuel 2:30. 1 Samuel 2:30. Therefore the Lord God of Israel declares, he declares. Darum verkündet der Herr, der Gott Israels. For those who honor me, I will honor. Denn die mich ehren, werde auch ich ehren. Honor is an act of faith. Ehre ist eine Tat des Glaubens. By grace through faith. Durch Gnade im Glauben. By grace through honoring God. Durch Gnade, indem ich Gott ehre. Those who despise me, die mich verachten, will be lightly esteemed. Sollen wieder verachtet werden. Means you cry out to God and God doesn't hear. Du schreist zu Gott, aber Gott hört nicht. If you honor me, I'll honor you. Wenn du mich ehrst, werde ich dich ehren. Next verse. Now this verse is very powerful. Dieser Vers ist ganz, ganz mächtig. Truly I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters, mothers or father or children or farms for my sake or for the gospel's sake. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen, um das Evangeliums willen. Mark 10:30. Markus 10, Vers 30 jetzt. And here's the promise, that he will receive 100 times as much in the present age. Der nicht hundertfach empfängt jetzt in dieser Zeit. Have we received 100 times, Mary? Haben wir 100-fach empfangen? I have more people in my family than I know what to do with now. Ich habe jetzt mehr Menschen in meiner Familie, als ich damit etwas anfangen kann. I have brothers and sisters coming out of my ears. Ich habe Brüder und Schwestern, die kommen aus meinen Ohren. Out of my nose, they're under my armpits, they're everywhere. I'm in a huge family worldwide. Ich bin in einer großen Familie weltweit. Houses, brothers, sisters, mothers, children, farms, along with persecution, and in the age to come, eternal life. Häusern, Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung. I just have favor coming from every direction. Eine Gunst, die mir erwiesen wird aus jeder Richtung. Next verse. Nächster Vers. Now 2 Corinthians 9:8. 2. Korinther Kapitel 9 Vers 8. God is able. Gott aber ist fähig. Is God able? Ist Gott fähig? God is able. Gott ist fähig. God is able to do miracles. Gott ist in der Lage, Wunder zu tun. Now watch this. We all want to see a miracle. Wir alle wollen ein Wunder sehen. But none of us want to be in a situation that needs a miracle. Niemand möchte in der Situation sein, die ein Wunder braucht. I hate being in situations where I need a miracle. Ich hasse es, in Situationen zu sein, die ein Wunder braucht. The offerings are down. We need a miracle. Die Spenden gehen runter. Wir brauchen ein Wunder. My back hurts. I need a miracle. Mein Rücken schmerzt. Ich brauche ein Wunder. We can't get a miracle unless we're in a situation that needs one. Wir können kein Wunder erfahren, seitdem wir in einer Situation sind, die ein Wunder braucht. God is able, and this is talking about finances here. Gott aber ist fähig, und das spricht über Finanzen in diesem Fall. And this is what I want to talk about today. Und darüber möchte ich heute sprechen. Because the greatest miracles I have seen in my 37 years. Denn die größten Wunder, die ich gesehen habe in meinen 37 Jahren, have been financial. Sind finanzielle Wunder. Because I've always been pressing and in need for God's help. Denn ich bin immer vorwärts gedrängt in einer Weise, dass ich immer Gottes Hilfe brauche. Because we're attempting to do the impossible. Denn wir versuchen etwas zu tun, was eigentlich unmöglich ist. Mary and I came here with no money. Mary und ich sind hergekommen ohne Geld. We saved our wedding money. Wir haben unser Hochzeitsgeld gespart. And it went through our fingers like water. Und es wurde durch unsere Finger geronnen wie Wasser. We were like here 7 months and it was like going so fast. Wir waren 7 Monate hier und es ist so förmlich in unseren Händen zu ronnen. And we were here by faith, just trusting God, believing for the rent money, believing for food money. Wir waren hier im Glauben und wir haben einfach Gott vertraut, dass wir das Geld haben würden für die Miete, and für das Essen. And it was always there. Aber es war immer da. I mean, sometimes I had a knot in my stomach. I thought, oh. Manchmal hatte ich so einen Knoten im Bauch. Another bill. Oh. Noch eine Rechnung. Let's pray. Lass uns beten. God help us. Gott, bitte hilf Somebody uns. Would send money from the States. Dann würde jemand Geld senden. I don't even remember. Aus den Vereinigten Staaten. Mary's mother sent us $500. She says, here's the $500 I owe you. Die Mutter von Mary sagte, hier sind die $500, die ich dir schulde. Does she owe us money? Was I don't think Geld? So. My friend from high school sends me $300 out of nowhere. Oder jemand im Gymnasium hat mir einfach $300 geschenkt. And the bill's paid. Und die Rechnung wurden bezahlt. And I could write a book about all these miracles. Und ich könnte ein Buch schreiben über all diese Wunder. Honor God, he will honor you. Ehre Gott, und er wird dich ehren. Now watch. Go back to the other verse. God is able to make all grace abound to you, so that you always have all sufficiency in everything. Wow. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. You gotta memorize this verse. Look at all those absolutes. Sag mir das nur an, da diese absoluten Ausdrücke da drin. All, always, all, in everything, for every good work. Jede, in allem, alle Zeit, alle Genüge habt, überreich seid zu jedem guten Werk. God is able. Gott ist fähig. Verse 10. Vers 10. And he supplies seed. This is financial seed for the sower. Der aber dem Samen darreicht, dem Sämann, das ist praktisch finanzielle Samen für den Sämann. To supply and multiply. Der da diesen Samen darreicht und ihn noch mehr, das heißt ihn vervielfacht. For sowing. Damit wieder eingesät werden and kann. And the increase of the harvest of your righteousness. Und er lässt auch die Früchte unserer Gerechtigkeit wachsen. Do you know what that means, the harvest of your righteousness? Die Früchte oder die Ernte unserer Gerechtigkeit? That means when you stand before Jesus face to face. Was ist das? Das ist dann, wenn ihr vor Jesus steht, Angesicht zu Angesicht. He is going to review what you did with your finances. Er wird einfach durchgehen, was du mit deinen Finanzen gemacht and hast. And all that you invested in other people. Und alles, was du finanziert hast, was du hineininvestiert hast in andere Menschen. Your time. Deine Zeit. Your words. Deine Worte. Your works. deine Werke, your finances, die Finanzen. And it's all going to go to the harvest of your reward, your righteousness before God. Und das wird alles eine Ernte sein, deiner Gerechtigkeit als eine Belohnung. It's the harvest time. Dann ist es Erntezeit. And God is going to say, let me take a look at your life. Wow. Und Gott sagt, schau mal, ooh, lass uns mal dein Leben durchgehen, anschauen. Wow, this is exciting. Wow, das ist so begeisternd. You did this. Wow, by grace. Thank you. Wow, and durch Gnade. Wow. You did that for those kids. Das hast du gemacht für diese Kinder? That's amazing. Thank you. Wow, ich danke dir. You really trusted me here. Du hast mir wirklich vertraut hier. There's not many people like you. Wow, this da gibt's so nicht viele Leute good. So wie du. Wow. Wow, I am schau. Really blessed. Ich bin wirklich your gesegnet. Your reward is great. Deine Belohnung ist groß. Remember what Jesus said, put your treasures in heaven. Jesus sagte, setzt eure Schätze in den Himmel. Where no one can steal them. Wo niemand sie stehlen kann. All right, a little further. Now we're coming to a point. Proverbs 3, 5 and 6. We're going to see three miracles here. Sprüche Kapitel 3, Vers 5 und 6. Da sind drei Wunder verborgen. Miracle number one is coming. Nummer 1. Trust in the Lord with all your heart. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Do not lean on your own understanding. Stütze dich nicht auf deinen Verstand. Don't try to figure this thing out. Versuch das irgendwie selbst herauszufinden. You know, I want to finish the cellar. Ich möchte einfach fertig werden mit dem Keller. And I need €500,000. Ich brauche so eine halbe Million Euro. But you know what? It's going to get done. Aber ich sage euch, es wird fertig werden. You know what I've learned in 37 years? Wisst ihr, was ich gelernt habe in 37 Jahren? God always says to me. Gott sagt mir immer. Exhaust my miracle before I give you another one. Schöpfe das bestehende Wunder ganz und gar aus, bis ich das nächste geben kann. It's a miracle that you're in Austria. Es ist ein Wunder, dass du in Österreich bist. You have a little apartment. Du hast eine kleine Wohnung. You can fit 15 people for the service. Da passen so vielleicht 15 Leute rein für den Gottesdienst. Lord, we need a miracle. There's not enough room. Da ist nicht genügend Platz drin. Are you sure? Bist du sicher? Are you sure we need a miracle? Bist du sicher, dass du ein Wunder brauchst? Why don't you move that couch in the other room? You can sit 4 more people. Wie wäre es, wenn du das Sofa rausnimmst? Da passen noch mehr Leute rein. Like we're so flippant about miracles, you know? Wir sind das so flüchtig mit den Wundern. Sag her damit. God gives us a miracle and we don't take advantage of the miracle. Gott gibt uns ein Wunder und wir nutzen das Wunder gar nicht. So we moved to Vienna. So sind wir nach because Wien gezogen, we had no more room in this little place. Weil dort war nicht mehr genügend Platz. And then we were in my apartment with like 30, 35 people. Marcus Osman was there. Dann waren wir so 30, 35 Leute. Marcus Osman war auch dort. That's where Marcus got saved. Da wurde er errettet. I remember the day he lifted his eyes and received Jesus. Ich kann mich erinnern, als er die Augen erhob und Jesus empfing. Lord, we need room. Do a miracle. Jesus, wir brauchen, oder Herr, wir brauchen mehr Raum, ein Wunder. Said, here's a miracle, take out all the furniture. Hier ist ein Wunder, nehmen die Möbel raus. So we took out all the furniture. Wir haben die Möbel tatsächlich rausgenommen. We had 50 people in my living room. Da waren 50 Leute bei mir im Wohnzimmer. For service on Sundays. Im Sonntagsgottesdienst. And then there was an architect who was visiting. Dann kam ein Architekt vorbei zu Besuch. And he said, I don't think that these floors can hold 50 people. Also ich glaube nicht, dass dieser Boden für 50 Leute gemacht ist. So we had to move out of that apartment. Also mussten wir aus diesem Wohnung raus. And we needed a miracle. Und wir brauchten wieder ein Wunder. So we got this little machine shop for 70 quadrat meters. Und da gab es so einen kleinen Maschinenraum. But we needed an apartment too, and it was the last week. Aber wir brauchten auch eine Wohnung. Das war die letzte Woche. So one of the girls in our church is in line in a photo store. Und da ist eine unserer Mädels praktisch an einem Fotostudio in einer Schlange. And the lady two people ahead of her. Und so eine Dame, zwei vor ihr. Turns around and says, I have an apartment. Does anybody know anyone who needs an apartment? Dreht sich um und sagt, ich habe da eine Wohnung zu vermieten. Braucht jemand eine Wohnung? And the girl reached across and said, yes, I do. Thank you. Das Mädchen sagt nur, ja, ich, danke schön. We lived there for 5 years. Für 5 Jahre haben wir dort gewohnt. And it was only 2 streets away from the church building. Und das waren nur 2 Straßen entfernt von dem Gebäude, wo die Gemeinde drin war. Ein Wunder. So we were in this little place of 70 square meters. Da waren wir in diesem kleinen Raum, da mit 70 Quadratmetern. We were like 80 people. Wir waren aber 80 Leute da. And we started praying. People started praying to pray means we need a new place. We need a new place. Und dann haben Leute gebetet, praktisch, wir brauchen einen neuen Ort. I got so tired of listening to it. I said, look, stop playing. Aufhören mit dem Beten. Stop praying that prayer. Stop praying that. Hört auf mit diesem Gebet. Stop praying that prayer. Hört auf mit diesem Gebet. Stop playing with that prayer. Okay. Hört auf mit diesem Gebet zu spielen. I said, I don't want to hear that prayer until we have 100 people in this place three times. Ich möchte das Gebet nicht mehr hören, es sei denn, dass wir 100 Leute haben, dreimal hintereinander, genau hier. There it was. 102 people in this little place. In diesem kleinen Raum. The next week, like 106 people. Am nächsten Mal waren es 106. In this little place. In diesem kleinen Raum. The third week, 120 people came. Am dritte Woche waren es 120. And the delegate from Germany to Austria was also coming with his wife. Gab es einen Botschaftsrat und eine Botschafter von Deutschland in Österreich. And the people were standing outside the hall. We couldn't get anywhere. Too many people. Und die Leute standen schon draußen, haben da reingeschaut durch die Fenster. Before we could even get to the next prayer meeting to say, Lord, a miracle. Bevor wir da überhaupt zum nächsten Gebetstreffen gehen konnten, wir brauchen ein Wunder. We got a phone call from another church. Gab es einen Anruf von einer anderen Gemeinde. And they said, we're just calling because we've got a place for a church service. Maybe you're interested. Aber wir wollten mal anrufen. Wir haben da einen Raum praktisch für einen Gottesdienst. Vielleicht seid ihr interessiert. Before we could even look, God already had the solution. Aber bevor wir überhaupt schauen konnten, hatte Gott die Lösung bereitgestellt. You know what God's telling me about the cellar? Wisst ihr, was Gott mir sagt über den Keller? You go down there and do everything that can be done without money. Du gehst einfach runter und machst alles, was getan werden kann, until ohne there's Geld. Nothing left to do. Bis dann nichts mehr übrig ist. And then I'll give you a miracle. Und dann gebe ich dir dein Wunder. And that's my experience of 37 years. Und das ist meine Erlebnis praktisch über 37 Jahre. We're praying for miracles that we don't need yet. Wir beten für Wunder, die wir eigentlich noch gar nicht brauchen. The terrace outside. Die Terrasse draußen. There was no money. Da war kein Geld. So Mary and I paid ourselves. Also haben wir selber bezahlt, Mary und ich. And didn't have any money for the floor. Und da war kein Geld für den Boden. So I called a businessman. Ich habe einen Geschäftsmann angerufen. I said, hey, do you know where I can get paint for the floor? Weißt du, wo man vielleicht Farbe herbekommen kann? He said, come over to my office. Er sagt nur, komm mal bei mir vorbei. And he paid 2,700, almost 3,000 euro for the floor. Er hat fast 3,000 Euro für den Boden bezahlt. It's a miracle. Ein Wunder. Thank you, Lord. Danke, Herr. We step in, do what we can, and God is right there. Wir treten hinein in das, was wir tun können, und wir treffen Gott There's genau dort. Miracles everywhere. Es sind überall Wunder zu Now, finden. Now here's the point. It's coming. Hier kommt der Punkt. Miracle number one. He will make my path straight. Wunder Nummer eins. Er möchte einen Pfad ebnen. If we trust him, wenn wir ihm vertrauen, if we acknowledge him, wenn wir ihn anerkennen, he will make my path straight. Dann wird er meinen Pfad ebnen. It's a great miracle. Number two. Ein großartiges Wunder. Do not be wise in your own eyes. Sei nicht weise in deinen eigenen Augen. We're all wise in our own eyes, right? Wir sind alle so weise in unseren eigenen Augen. I know best, yeah. Ich weiß doch am besten. God says, don't do that. Don't think like that. Fear the Lord. Turn away from evil. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Miracle number two. Wunder Nummer zwei. It will be a healing to your body. Das ist Heilung für deinen Leib. It's a miracle that God has put in the human body. Das ist ein Wunder, was Gott hineingelegt hat in den menschlichen Körper. Fear me. Fürchte mich. Be in sync with me. Sei im Einklang mit mir. And it's going to heal your body. Oh, das ist Heilung für deinen Körper. It's going to refresh your bones. Es ist Labsal für deine Gebeine. This is like a natural miracle, right? Ein natürliches Wunder. Miracle number three. Wunder Nummer drei. Honor the Lord from your wealth. Ehre den Herrn mit deinem Besitz. And from the first of your produce. Mit den Erstlingen all deines Ertrages. So your barns will be filled with plenty. Und dann füllen sich deine Speicher mit Vorrat. And your vats will overflow with new wine. Und von Most, von neuem Wein fließen über deine Keltern. I was with Lloyd last week for dinner. Letzte Woche haben wir uns getroffen mit dem Lloyd. And he was just telling me all about his wonderful experience about verses like these. Und er hat mir einfach alles erzählt, diese wunderbaren Erlebnisse, die er hat, die diese Verse betreffen. And it's so encouraged me to preach this message today. Und es hat mich so ermutigt, einfach diese Botschaft jetzt zu predigen. Honor the Lord from your wealth. Ehre den Herrn mit deinem Besitz. From the first. Von den Erstlingsfrüchten. Not from the last. Von dem ersten, was du da hast, dem ersten Ertrag. From the first. Von dem ersten, now, was da kommt. Malachi 3:10. Malachi Kapitel 3, Vers 10. Bring the whole tenth into the storehouse. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus. Many of us know the principle of tithing. Viele von uns kennen dieses Prinzip des Zehnten. Those that are new don't. Die neu sind, vielleicht nicht. There's always a day when you hear it for the first time, which kind of blows you away. Es gibt immer den Tag, wo du es zum ersten Mal hörst, wo du dann denkst, wow, was ist das? I heard it when I was 19. Ich habe es gehört, als ich 19 war. And I've been doing it for 36 years now. Und ich mache es jetzt seit 36 Jahren so. And here's the principle of the tithe. Und hier kommt das Prinzip des Zehnten. God says this. Gott sagt Folgendes. I want you to be my stewards. Ich möchte, dass ihr meine Verwalter seid. I want to take you on as my business people, my stewards. Ich möchte euch da engagieren als meine Verwalter, als meine Geschäftsleute. This is how it works. I want to take your money and I want to multiply it. So funktioniert das. Ich nehme euer Geld und ich werde es vermehren. I want to honor you. Ich werde es vervielfachen. I want to multiply your ability to prosper. Ich möchte eure Fähigkeit, einfach Wohlstand zu haben, ich möchte es vermehren. So that you can bless others. Ich möchte es vervielfachen, auf dass ihr andere segnen könnt. But here's the catch. Aber hier kommt jetzt der Punkt. You got to honor me first. Ihr müsst mich zuerst ehren. You honor me first and then I'll do it. Mich zuerst ehren, sagt Gott, und dann wird es geschehen. This is the way it works. So funktioniert das. Remember when Israel went into the promised land? Erinnert ihr euch daran, als Israel in das weiße Land einzog? Remember what God said about Jericho? Wisst ihr, was Gott da sagte über Jericho? Nothing from Jericho belongs to you, it all belongs to me. Nichts von Jericho wird da angerührt. Es gehört nicht euch, es gehört komplett mir. I get the first. Ich bekomme das erste, sagt I get the first city belongs to me, you take nothing. Die erste Stadt gehört mir. All the prosperity and all the wealth in that city. All der Wohlstand, der sich dort in Jericho befand. You give to me. Das heiligt ihr mir. That means you just let it sit there and do nothing. Das bleibt da einfach und ihr macht damit gar nichts. I want you to honor me. Denn ich möchte, dass ihr mich ehrt. And I'll give you the rest of the land. Und ich werde euch den Rest des Landes geben. And this is how it works with our finances. Let's go back to Malachi 3. Genauso funktioniert das bei uns mit den Finanzen. Bring the whole tithe, bring the tenth, and this is what it means. That we all have income. Bring den ganzen Zehnten. Und was bedeutet das? Folgendes. Wir alle haben eine Form von Einkommen. And this is a challenge from God on high. Und das ist eine Herausforderung, die Gott der Höchste uns gibt. God says this. Gott sagt Folgendes. You bring the first tenth of your income. Ihr bringt einfach den ersten Zehnten eures Einkommens. You bring it to the storehouse of your church. Ihr bringt das in das Vorratshaus eurer Gemeinde. And I'll multiply your 90%. Und dann werde ich eure 90% mehren, sie vervielfachen. I'll multiply it. Ich werde es vervielfachen. That is a deal nobody can turn down. Das ist ein Handel, den man einfach nicht ablehnen kann. Most people don't tithe because they believe that God wants 10%. Die meisten Leute glauben nicht, dass Gott die 10% dann nimmt. And then he wants me to live on 90. Und sie denken, naja, jetzt sollen wir von den 90 leben. It's not what God is saying. Nein, das sagt Gott nicht. God says, you honor me with 10, I'll take your 90 and I'll multiply it. Gott sagt, du ehrst mich mit den 10, dann nehme ich aber deine 90 und ich werde sie mehren und gar vervielfachen. So we look at our paycheck and we say, unser Gehalt schauen wir uns an. My paycheck was $93 when I started tithing. Als ich angefangen habe mit dem Zehnten, da habe ich $93 bekommen. $93, that's like 60 Euro, Dollar. You know. A week. Das sind so 60 Euro. Not a day, a week. In der Woche, nicht am Tag. And okay. Let's take the first 10 out, 10% out and give it to the church. Die ersten 10 einfach raus und geben es der Gemeinde. I want to see God begin to multiply the rest. Und ich wollte einfach sehen, wie Gott dann den Rest vervielfacht. And look what God says. Und schau mal, was Gott sagt. That there may be food in my house and test me now. Auf dass da Nahrung in meinem Haus sei und prüft mich doch darin. Mistake number two, people don't test God. Fehler Nummer zwei, Leute prüfen Gott nicht. Number one, they don't understand what God wants to do. Das erste ist, sie verstehen nicht, was Gott machen möchte. He doesn't want to make me poor. He wants to make me prosperous, so I can bless others. Er möchte mich nicht arm machen, sondern er möchte mir einfach Wohlstand geben, auf dass ich damit andere segnen kann. He doesn't want to prosper me, so I can bless myself. Er möchte mich nicht mehr Wohlstand geben, auf dass ich mich selbst segne damit. He wants to prosper me, so I can be a blessing to others. Er möchte mir Wohlstand geben, auf dass er ein Segen sein kann für andere. And number two, he wants me to test him. Und er möchte, dass ich ihn darin prüfe. To be an active part of this. Dass ich ein aktiver Teil darin bin. Lord, I'm going to start this week, this month. Herr, ich beginne jetzt diese Woche, diesen Monat. I mean, I'm nervous. It's like, this is crazy. It's like, wow. Ich bin ein bisschen nervös. Das ist ein bisschen verrückt für mich eigentlich. Never hurt, never try. Oh, boy. Das habe ich noch nie versucht. Das habe ich noch nie ausprobiert. Boy. Aber, wow. Do we want to do this? Is that really in the Bible? Das steht in der Bibel drin? Wow. Mann. Okay. Okay. Whoa! Okay, Lord, let's try. Herr, but I'll be watching. Aber ich schau zu. Okay, here we go. Schau mal. Here's the first 10% goes to you. Herr, Das sind die ersten 10%, die gehören jetzt dir. That's not including the offering. Und das ist nicht eine Sache, die jetzt die Gaben darüber hinaus. My wife and I give 10% of everything we receive. Wir geben 10% von all dem, was wir empfangen. To the storehouse. Hinein ins Vorratshaus. And then we support two kids in Africa on top of that. Aber darüber hinaus unterstützen wir zwei Kinder in Afrika. And I think two or three missionaries. Und zwei bis drei Missionare. From our income. Von unserem Einkommen. And we never lack a thing. Und fehlt's nie. Do you know what happens? Wisst ihr, was geschieht? God opens doors. Gott öffnet Türen. God gives us favor in the eyes of somebody. Gott gibt uns einfach Gunst in den Augen einer anderen Person. I lift weights now. Ich hebe so Hanteln. You can tell. Ja. The beach is that way. And I ran out of protein powder this morning. Und heute früh habe ich dann keinen Eiweißpulver mehr gehabt. And a guy came this morning with two cans of protein powder. Und heute früh kam jemand mit zwei so Kanister mit Protein. He said, "Here's a gift for you." Hier ist ein Geschenk für dich. And I said, "I just ran out this morning." Ist heute früh gerade ausgegangen. Well, here's your miracle. Da ist ein Wunder. I said, "Thank you. It's a miracle. It was right on the day. I mean, it was like a miracle. God will, I will test me if I will not open for you the windows of heaven." Prüf mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. And pour out for you a blessing until it overflows. Und Segen ausgießen werde, bis es einfach überströmt. Marcus Osman can testify. Der Marcus Osman, kann davon Zeugnis geben. Year 2000. Im Jahr 2000. The engine of my car blew up. I didn't have a car. Mein Auto ist der Motor ist einfach in die Luft gegangen. I said, "Marcus, I need a car. What am I going to do?" Marcus, ich brauche ein Auto. Was kann man jetzt machen? He said, "Let's go to Opel. Let's just look at some cars." Er sagt, gehen wir mal zum Opel, schauen wir uns ein paar Autos an. He says, "We'll get a used car, but just don't tell him that. Let's try the new ones first." Also, wir schauen mal nach einem Gebrauchtwagen, aber das werden wir ihm nicht sagen. Versuchen wir mal erst die neuen. We walk in there. He said, "Let's try this one, you know." Na, probieren wir mal das hier. So we're driving around. It's like, yeah, this is a nice car. This is perfect, you know. Ja, fahren Sie mal rum. Das ist ein tolles Auto. So then we get out of the car and we say, "We're looking for a used." One, you know? Und dann steigen wir aus dem Auto aus und denken so, naja, eigentlich hätten wir gerne einen Gebrauchtwagen. And he says, "No, this is a really good deal. This is on sale. It's perfect, really." Er sagt, na, das ist eigentlich ein guter Handel. Der ist jetzt im Ausverkauf praktisch. Wie wär's denn? All you got to do is put 50,000 shillings down. Wir brauchen 50.000 Euro als Anzahlung. 50.000 Schilling, 50.000 Euro. That's like 4,000 Euro. Also 4,000 Euro. It's like $5,000, you know? $5,000. Where am I going to get 50,000 shillings from, right? Woher bekommen wir jetzt diese 50,000 Schilling? I think I got 50 here somewhere, but ich habe jetzt so 50 Schilling. 50,000 is like, come on. 50,000 Schilling? So Marcus says to me. Marcus sagt zu mir. It's really a good deal, you know. Das ist ein sehr guter Handel. Let's take it. Lass uns das aufnehmen. He said, "Where are you getting 50,000 shillings from?" Woher kommt das Geld, Marcus? He says, "I don't know." He said, "But God will provide it." Gott wird's schon geben. I thought he was going to give it to me, honestly. Ich habe gedacht, wird's mir geben. Wird's mir geben. He was so confident, I thought, he's going to give it to me. Zuversichtlich. Ich hab gedacht, wird's mir geben. So, we sign, you know. Also haben wir den Unterschrift gemacht. On Monday. Am Montag. And we need the money by Wednesday. Und am Mittwoch brauchen wir schon das Geld. I don't recommend anybody doing this, you know. Also, ich möchte es jetzt hier nicht so öffentlich empfehlen. But it was like a miracle moment of some kind. I don't know. Das war irgendwie ein Moment des Wunders. So, we're driving out of the Opel station, the Opel dealer. Wir fahren da vom Opel-Händler so weg. And his phone rings. Und plötzlich klingt sein Telefon. And all I hear is, ja. Was ich höre? Ja, ja. Ja, aha. Ja, Geld für Pastor Rob. Aha. Geld für Pastor Rob. Aha. Ja, wo liegt das? Wo gibt's das? In der Gemeinde? In der Gemeinde? Seit wann? Seit Since when? Seit gestern? Aha. Since yesterday. Wie viel ist das? How much? 50,000. 50,000? I'm telling you, he was right? It was a miracle. Es war ein Wunder. It was already there at the church. War schon bei der Gemeinde. A gift from somebody. Jemand hat es einfach geschenkt. Before we even had the idea to go to the Opel dealer. Bevor wir überhaupt die Idee hatten, zum Opel-Händler zu gehen. This is the God of miracles. Das war die Art von Wunder, von der ich spreche. Book on this. But this is the point. Das ist der Punkt. Who wants to be a steward of God? Wer möchte ein guter Verwalter sein für Gott. It takes a step of faith. Es braucht diesen Schritt im Glauben. You know, I can try to make it easy by saying, give God 1% first and then go to 2 and 3. Ich kann das jetzt leicht machen, kann sagen, na ja, versuch mit 1%, dann mit 2. I used to teach that. Das habe ich mal gelernt. It doesn't work. Aber das funktioniert nicht. It doesn't work. Das funktioniert nicht. God just says, look, Gott this sagt, is it. So geht test me for a month. Prüfe mich für einen test Monat. Me. Prüfe mich. I'm not trying to make you poor. I'm trying to make you wealthy. Ich möchte dich nicht arm machen. Ich möchte dich reich machen. I want to give you the ability to be a blessing. Ich möchte die Fähigkeit geben, ein Segen zu sein. And we go through tests. Und wir gehen durch Prüfungen. And God tests us. I remember. Und Gott prüft uns. Ich kann mich daran erinnern. I remember we were here 10 years. Wir waren so 10 Jahre hier. And we, our money, we had like no support for some reason. Aus irgendeinem Grund war kein Geld mehr da. Es war keine Unterstützung da. You know, we just can't make it. She said, she told me, we can't make it. Sagte Mary, sie sagte mir, du, ich glaube, wir haben nicht mehr genügend. I said, well, maybe it's time to go back. Ich weiß nicht, vielleicht ist jetzt Zeit, dann müssen wir doch maybe gehen. Maybe it's time to go back to America. We just can't make it. There's no, we don't have the support. Und wir haben schon fast entschieden, dass wir zurückgehen nach Amerika, weil es sich einmal nicht we mehr ausging. We got on our knees and prayed at 12 o'clock. Um 12 Uhr nachts sind wir dann auf die Knie gegangen. Lord Jesus, we're ready to go back to America. Herr Jesus, wir sind bereit, zurückzugehen nach we Amerika. We don't have the support. Es fehlt die Unterstützung. Are you telling us to leave? Sagst uns damit, dass wir gehen sollen? 3 or 4 hours later. 3 bis 4 Stunden später. The phone rings. Ein Telefonanruf. Hallo, Pastor Rob. Hallo, Pastor Rob. This is Inhei from Korea. Das ist Inhei von Korea. How are you doing? Wie geht's dir? Good. I haven't heard from you in years. Gut. Ich habe Jahre nicht mehr von euch yeah, gehört. Yeah, I know. Nice to hear you. Schön, dich zu hören. Pasarab. I wanted to call you 4 months ago. Ich wollte dich schon vor 4 Monaten anrufen. But I had no peace. Aber ich hatte keinen Frieden. But today. Aber heute. I got peace from God. Habe ich Frieden bekommen von Gott? I said that's great. Oh, das ist super. I have peace. I have peace. You have peace. Ich habe Frieden. Wenn du Frieden hast. We are peaceful people. Aber wir sind sehr friedfertige Leute. Sehr friedlich. What can I do for you? Was kann ich für dich tun? Oh, Pastor Rob. Pastor Rob. I call you about your finances. Ich wollte dich anrufen wegen deiner Finanzen. How are you doing? Wie geht's euch in Finanzen? Well, we just prayed today that maybe we're going back to America. Na, wir haben gerade gebetet, dass wir vielleicht zurückgehen nach Amerika. Oh, no, no. Nein. This is why I call. Das ist der Grund, warum ich anrufe. God tell you not to go back to America. Gott sagt euch, ihr sollt nicht zurückgehen nach Amerika. Oh, that's great. Thank you. Großartig, danke schön. And we'll just starve here. Okay. Wir sind gerade am Verhungern. We're gonna support you. Wir werden euch unterstützen. That's great. Schön. We give you so much money. Wir werden euch so viel Geld geben. I said, oh, divide by 12, that's like 20 bucks a month. Okay. 12, das macht so 20 Euro oder 20 Dollar. I can buy a couple of coffees, okay. Gibt's ein paar Kaffee? A couple loaves of bread. Vielleicht ein paar Bleibrot. She said, no, Pastor Rob, we support you every month like this. Nein, wir werden euch unterstützen jeden Monat mit dieser Summe. My husband like a lot of money. Mein Mann, der macht viel Geld. And they support us for like the next 3 years. Die nächsten 3 Jahre haben uns so unterstützt. Plus gifts. Und noch Gaben dazu. And we made it. Und es hat funktioniert. It was a miracle on that day. Es war ein Wunder genau an diesem Tag. Day, in that afternoon. An diesem Abend, Nachmittag. The God of miracles. Wir haben dieses Wunder gehabt. If we want a miracle, wenn wir ein Wunder wollen, we gotta be in a situation where we need one. Dann müssen wir auch in der Situation sein, in der wir eins brauchen. And God is saying, here's your first situation. Und Gott sagt, hier kommt die erste Situation. Give the church your first 10%. Gib der Gemeinde die ersten 10%. I'll do a miracle. Ich mache ein Wunder. Don't panic, I'll do a miracle. Keine Panik, ich mache ein Wunder. If I don't, wenn nicht, then don't give it. Dann gib es nicht. Don't give it. Dann but test me. Test me. Prüfe mich doch. Prüfe mich doch. Test me. I want to bless you. Prüfe mich doch. Ich möchte dich segnen. I don't want to make you poor. I want to make you wealthy. Ich möchte dich nicht arm machen. Ich möchte dich reich machen. I want to make you prosperous. Ich möchte dir Wohlstand geben. So that you can be a blessing to many people. Auf dass du ein Segen sein kannst für viele Menschen. And that prophecy about our church. Und diese Prophezeiung über unsere Gemeinde. Is not about me. Da geht's nicht um mich. Preaching messages. Dass du irgendwelche Botschaften predige. That was about us as a community sending out a word. Das ist dass wir als eine Gemeinschaft einfach ein Wort ergehen lassen. That we believe what God says. Dass wir das glauben, was auch Gott sagt. We're simple people. Wir sind einfache Leute. We work hard. Aber wir arbeiten hart. And we believe God. Und wir glauben Gott. And so do they. Und genauso tun sie es. But for some reason, God wants us to be a voice. Irgendwie möchte Gott, Amen. Dass wir eine Stimme haben. So, let's close our eyes. Schließ mir die Augen. And I want to challenge you tonight. Ich möchte euch heute Abend herausfordern. If you want to take a step of faith, wenn du diesen Schritt im Glauben machen möchtest, and begin to give God the first 10% of your income, und beginnen möchtest, Gott einfach die ersten 10% deines Einkommens zu geben, and test him, und ihn prüfen möchtest, test him, don't do it blindly, test him, mach es nicht blind, sondern prüfe ihn, to see if he does not begin to open miraculous doors in favor for you, dass du einfach sehen kannst, wie er doch wundersame Türen öffnet und dir Gunst schenkt. With everybody's eyes closed, including my own. Einfach alle Augen geschlossen. Just slip your hand to the Lord and say, God. Heb deine Hand zum Herrn und sag, Gott. I'm in. Ich bin dabei. I want to be a steward. Ich möchte ein guter Verwalter sein. I want to honor you first. Ich möchte dich zuerst ehren. And I want to experience your abundant blessing. Und ich möchte einfach deinen überströmenden Segen erleben. That I might be an abundant blessing to others. Auf dass ich ein überströmender Segen für andere sein kann. I don't quite understand everything. Ich verstehe nicht so alles darin. I'm a bit nervous. Bin ein bisschen nervös. But I pray your peace. Aber ich bitte um deinen Frieden. Would protect me. Auf dass dein Frieden mich bewahre. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Maybe here tonight you've never received Jesus. Vielleicht bist du hier und du hast Jesus noch nie empfangen. If you were to die tonight, wenn du heute Abend sterben würdest, where would you go? Wo würdest du hingehen? Have you ever received the love of God in your heart? Hast du jemals die Liebe Gottes in dein Herz aufgenommen? Jesus died for you on the cross. Jesus starb für dich am Kreuz. Horrible, horrible, horrible death. Einfach einen total schrecklichen Tod. And he took our place. Und er hat unsere Stelle dabei he angenommen. Took your place. Deinen Platz eingenommen. So that God could give you eternal life as a gift. Auf Gott, dass Gott dir ewiges Leben als Geschenk schenken kann. And tonight the gift of the Holy Spirit. Und heute Abend direkt gleich die Gabe des Heiligen Geistes. That will fill your heart. Die dein Herz füllt. It comes through a prayer. Es geschieht einfach durch ein Gebet. Will you pray with me? Willst du mit mir beten? Simple prayer. Ein einfaches Gebet. Here we go. Ready? Bist du bereit? Speak it with your mouth. Sprich es aus. Jesus. Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben. Cleanse me of my sin. Reinige mich von meiner Sünde. Jesus. Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben. Cleanse me of my sin. Reinige mich von meiner Sünde. Be my Lord. Sei mein Herr. Be my Savior. Und mein Retter. Jesus. Jesus, come into my life. Komm in mein Leben. Cleanse me of my sin. Reinige mich von meiner Sünde. Be my Lord. Sei mein Herr. My Savior. Sei mein Retter. Fill me with your love. Füll mich mit deiner Liebe. Okay, so I would like to pray for people here who need a miracle. Ich möchte beten für Leute, die ein Wunder hier brauchen. And as we heard, we all want a miracle, but nobody wants the Red Sea. Wie wir das gehört haben, wir alle wollen ein Wunder haben, aber niemand mag diese Erfahrung des Roten Meeres haben. And so I believe that there are people here who have red seas before them. Und ich glaube, dass es da Menschen gibt unter uns, die einfach ein rotes Meer vor uns haben. And you're waiting for God to part it. Und du wartest darauf, dass Gott es einfach teilt. And this is the question. Und hier kommt die Frage an dich. In what area of my life can I honor God? In welchem Bereich deines Lebens, in welchem Bereich meines Lebens kann ich Gott ehren? So that he will open a door for me that no one can shut. Auf dass er eine Tür öffnet, die niemand schließen kann. What area of my life? In welcher Bereich meines Lebens? Can I honor him? Ist der Bereich, in dem ich ihn speziell ehren kann? So that I can see this Red Sea part. Auf dass ich sehen kann, wie sich das Rote Meer einfach öffnet. And as we heard, sometimes it takes a step of faith. Wie wir das gehört haben, manchmal braucht es einen Schritt im Glauben. Actually, it always takes a step of faith. Eigentlich braucht es immer einen Schritt im Glauben. Moses had to stretch forth his staff over the Red Sea and it parted. Mose musste seinen Stab über das Rote Meer strecken und dann hat es sich geteilt. Joshua and the priest had to step into the Jordan before it parted. Joshua und der Priester, sie mussten in den Jordan treten, bevor der Jordan sich trennte, spaltete. And so I really challenge all of us to take that step of faith that you know God wants you to take and you haven't taken it yet. Und möchte jetzt alle herausfordern, dass ihr diesen Schritt im Glauben macht, von dem ihr genau wisst, dass Gott das möchte, aber ihr habt diesen Schritt noch nicht gemacht. Maybe it's a relationship that you believe that God is nudging you has to end. Vielleicht ist es irgendwie eine Beziehung, wo Gott einfach so anklopft und sagt, du schau mal, das sollte eigentlich nicht sein, das muss enden. Maybe it is trusting him and starting to tithe. Vielleicht ist es, dass du Vertrauen schöpfst und beginnst, den Zehnten zu geben. Okay, let's just take a moment and go before the Lord in silence. Nehmen wir uns diesen Moment und gehen wir vor den Herrn einfach in Stille. Thank you, God, that you're going to speak to every one of us right now. Danke, Gott, dass du zu jedem Einzelnen von uns sprichst. Amen. Amen.